بلغ عني Im Namen Allahs, des Allererbarmers, des Barmherzigen. Eine Nachricht vom Boden der Ehre, vom Boden der Shahada. Ich widme dir diese Worte, während ich mich im Ribat befinde, dem Feind gegenüberstehend. Auf Allahs Weg führe ich den Dschihad, damit sein Wort das Höchste ist. Mutter, dein Sohn, ein Mujahid. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله bleibe standhaft. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد meine liebe Mutter, meine geehrte Mutter und an alle anderen Mütter, deren Söhne und Töchter ausgewandert sind fi sabilillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die folgenden Worte stammen aus dem tiefsten Punkt meines Herzens. Mutter und an alle anderen Mütter, so öffnet eure Herzen für Worte von Herzen. O Mutter, jedes Mal, wenn du das Ringen des Telefons hörst, eilst du zum Hörer, du eilst zum Hörer, während dein Herz rast. Du eilst zum Hörer mit der Hoffnung, die Stimme deines Sohnes zu hören. O Mutter, ich bin weit weg, weit entfernt von dir und dir schon lange. Und zuvor, O Mutter, hieltest du es nicht aus, wenn ich nur ein bis zwei Tage von zu Hause fernblieb. Und was ist nun, wo uns schon Jahre trennen? O Mutter, wenn ich an dich denke, überfällt die Sehnsucht mein Herz. Ich denke an deine Barmherzigkeit, an deine Nachsichtigkeit, an deine Liebe zu mir. Und diese deine Eigenschaften lassen mich wissen, lassen mich spüren, dass auch du an mich denkst. Mein Sohn, wo ist mein Sohn? Vielleicht vergehst du Tränen, Tränen der Trauer, Tränen aus Ungewissheit. Deine Muttergefühle lassen dich Tränen vergessen. Mein Sohn, wo ist mein Sohn? In welchem Gebirge befindet er sich? In welcher Höhle verbringt er seine Nacht? Welcher Baum spendet ihm Schatten? Sind seine Weggefährten treu zu ihm? All diese Fragen beschäftigen dich, während deine teuren Augen tränen. Auch für mich ist es schwer, Mutter. Ich vermisse deine Nähe. Ich vermisse deine Wärme. Mutter, ich vermisse dich. Ein Sohn vermisst seine Mutter. Eine Gesetzmäßigkeit Allahs. Ich erinnere mich an deine sanften Hände. An deine sanften Hände, die ermüdeten durch meine Erziehung. Du ermüdetest, damit es mir gut geht. Du schläfst nicht, damit ich schlafe. Du aßt nicht, damit ich esse. Du stillst meinen Durst. Du trocknest meine Tränen. Du warst meine Stütze bei meinen ersten Schritten. Du brachtest mir bei, mit Recht zu essen. Du sagtest zu mir, sag Bismillah, bevor du isst. Und Alhamdulillah, wenn du fertig bist. Mutter, ich vermisse dich. Mutter, denkst du etwa, ich liebe dich nicht? Denkst du etwa, ich möchte dich nicht sehen? Was würde ich dafür tun, um dich zu umarmen? Wie kann ich eine Mutter wie dich vergessen? Mutter, ich spreche gerade und habe dein Bild vor Augen. In meinen Augen bist du der schönste Mensch. Dein Gesicht trägt das schönste Lächeln. Eine Augenweide, ein Sonnenschein für mein Herz. Mutter, ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen. Ich wohnte 9 Monate in deinem Bauch. Die Geburt, die Wehen, ich habe nichts vergessen. Und egal wo ich bin, egal wo ich bin, stets führe ich Bittgebete für dich. Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Mutter, meine Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Sicherlich fragst du dich, weshalb ich dich verlassen habe. Dich, Papa, meine Freunde, meine alte Umgebung und rausging. Geehrte Mutter, dein Sohn verließ dich und du fragst dich, warum. Mutter, weshalb ich dich verlassen habe. Geehrte Mutter, es sind die kleinen, unschuldigen Kinder, die du auf dem Bildschirm deines Fernsehers siehst. Jung und unschuldig werden sie von den Gefährten des Unheils bombardiert. Die Gefährten des Unheils, deren Herzen von der Barmherzigkeit völlig verlassen wurden. Sie machen keinen Unterschied. Sie bombardieren ganze Bezirke, ganze Städte, Kinder, Frauen, alte Menschen. Mama, die Krankenhäuser sind überfüllt, die Körper durch chemische Waffen entstellt und die Totenzahl nimmt von Tag zu Tag zu. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben, wenn ich all dies sehe? Mutter, wie soll ich sitzen bleiben, wenn ich die Ereignisse in Palästina sehe? Seit über 60 Jahren. seit über 60 Jahren. Und die Situation wird immer schlimmer und schlimmer. Mutter, während deine Tränen entlang deiner Wange fließen, fließt das Blut unserer Mütter in den Straßen von Gaza. Bilder, die die Herzen zum Beben bringen. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Unsere Geschwister sind in Not. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا متى في زوجة سمبلايم نختم اشتم بغي فون فاطمة بليزن هذا فاطمة أسم عراق يخم بغيف أسم جفينس أبو غريب indem sie schreibt, dass nur an einem Tag, von 9 amerikanischen Soldaten vergewaltigt wurde. An einem Tag 9 Mal. Sie schreibt, dass viele der Schwestern wegen Vergewaltigung schwanger geworden sind. Ihre Bäuche tragen die Kinder von diesen perversen Tieren. Mutter, eine Muslima, eine Tahira, eine Frau von Ummat Mohammed, eine Frau von Ummat Mohammed wird vergewaltigt, entwürdigt und anschließend wieder in ihre Zelle geschmissen und wahrscheinlich auch ausgelacht worden. Die Welt kennt die veröffentlichten Bilder von Abu Ghraib. Aber was wir nicht gesehen haben, ist bei weitem schlimmer. Mutter, wie kann ich sitzen bleiben, wo Tausende und Tausende meiner Geschwister in den Gefängnissen der Feinde Allahs sind? Sie werden geschlagen, gepeitscht und gefoltert. Mama, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, innama al-mu'minuna ikhwa, kein Unterschied zwischen ihnen und meinen leiblichen Brüdern. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte sinngemäß, niemand von euch ist gläubig, bis er nicht das für seinen Bruder liebt, was er für sich selbst liebt. Mutter, das Erste, was jeder Mensch für sich selbst wünscht, was jeder Mensch für sich selbst liebt, ist in Freiheit zu leben. Was ihr Verbrechen, was ihre Sünde, alles nur, weil sie an den Allmächtigen glauben. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Alles nur, weil sie sagen, mein Herr ist Allah. أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ. Gefesselt in ihren dunklen Zellen schreien sie nach Hilfe. Doch die Umma ist beschäftigt. Die Umma ist beschäftigt. Ob mit weltlichen Dingen oder sogar mit Gottesdienst, das spielt keine Rolle. Die Umma schaut weg und hat ihre Geschwister vergessen. Mutter, stell dir vor, ich, dein Sohn, wäre in Gefangenschaft. Und die Söhne unserer Umma sitzen zu Hause an den Betten ihrer Mütter und streichen ihre Hände. Mutter, wie soll ich bei dieser Lage sitzen bleiben? Und die Mushrikin treten auf den gesegneten Boden unseres Propheten, alaihi salatu wassalam. Sie tanken dort ihre Panzer und ihre Kriegsflugzeuge, die unsere Geschwister im Irak bombardieren. Und einige Kilometer weiter küssen die Muslime den schwarzen Stein und denken, es ist der Auliyaullah. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Und 50 Nationen sind in Afghanistan einmarschiert. Soll ich etwa bei denen leben? Oder noch besser bei den Steuern bezahlen, die hier Muslime töten? Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Wo uns die Nachricht erreichte, dass die verbrecherische pakistanische Regierung hunderte von Schwestern im Lal Masjid eiskalt ermordet hat. Mama, Allah subhanahu wa ta'ala spricht, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَيُّ ذِكَرَ فِي اسْمُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Hunderte von Schwestern und die Umma blieb stumm. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben, wo die Kommunisten den Frauen im Shishan den Hijab entreißen? Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Arbeiten, studieren, gemütlich essen und trinken, mir neue Kleidung kaufen, wo unsere Geschwister im Niger zum Fastenbrechen im Monat Ramadan Blätter von den Bäumen essen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam berichtete uns, dass eine Frau in die Hölle kommt, weil sie eine Katze festband und ihr nichts zu essen gab. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Und einige der Kuffar treten auf den Koran und verspotten die Religion Allahs. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Und dein und mein Liebling, alaihi salatu wassalam, wird beleidigt. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Und auf den Häusern Allahs werden Kreuze gehisst. Mutter, wie soll ich sitzen bleiben? Bitte, wie soll ich sitzen bleiben? Und auf der ganzen Welt wird nicht mit Allahs Gesetzen regiert. Mit den Gesetzen des Allwissenden, Allweisen. Nirgendwo regiert das Gesetz des Herrn der Welten. Die Muslime werden regiert und regieren nicht. Allah SWT spricht, In al-hukmu illa lillah. In al-hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Und Allah SWT spricht, Alaysa Allah bi ahkam al-hakimin. Die Tawahid in unseren Ländern nahmen sich die Feinde des Islams zu Freunden, zu Nahestehenden und tauschten die Gesetze Allahs mit denen des Unglaubens ein. Sie erklärten das Erlaubte für verboten und das Verbotene für erlaubt. Alkohol, Zinsen, Nachtcafés, sie gebieten das Schlechte und verbieten das Gute. Und die Hälse der Munafiqin sind sehr lang geworden. Sie bekämpfen den Islam und die Umma merkt es nicht. Meine geehrte Mutter, zusammenfassend, wie soll ich sitzen bleiben, wo der Dschihad fardu ein ist, wo der Dschihad verpflichtend ist? Mutter, wenn ich sitzen bleibe, ist dies nicht nur eine gewaltige Unachtsamkeit der Lage des Islams und der Muslime gegenüber, sondern vielmehr eine Unachtsamkeit bezüglich des jüngsten Tages, wo Allah mich fragen wird, was ich getan habe, als ich die Lage meiner Geschwister sah, und was ich getan habe, als die erste Gebetsrichtung der Muslime von den Juden entrissen wurde. So ging ich raus, mich auf meinen Herrn verlassend, um gute Taten als Antwort vorzubereiten. Bei Allah, Mama, ich bleibe nicht sitzen, und meine Umma ruft. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا. Mutter, diese Trennung ist nur eine kurze und die Tage vergehen. Unser Treffpunkt ist zu Allah will im Paradies. Ein Paradies, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist. Das, was noch kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und das, was über die Vorstellungskraft der Menschen geht. Mush und Zafaran, Perlen, Juwelen, Flüsse aus Honig, Flüsse aus Wein, süße Früchte, Genuss für die Ewigkeit. Mutter, in einem meiner Paläste werde ich es so Allah will besuchen und an deine Tür klopfen. Was für ein Wiedersehen, an einem besseren Ort als diesen. Ein Leben ohne Kummer, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben und kein Ende. Gepriesen sei Allah. Wa ni'ma ajru al-amilin. Mutter, es ist nur unser diesseitiges Leben. Es ist vergänglich und erniedrigend. Erniedrigend für diejenigen, die damit zufrieden sind. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Unsere wahre Bleibe ist im Jenseits, im Haus der Ewigkeit. Das Diesseits ist nur eine Täuschung. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Mutter, trauer nicht über unsere Trennung. Trauer über die Lage unserer Brüder. Trauer über die Waisen und die Witwen. Trauer über Al-Aqsa. Mutter, mach dir wegen mir keine Sorgen. Wenn du dich um mich besorgst, dann bitte nur aus einem Grund. Ob ich ins Paradies komme oder in die Hölle. So wie Umar Rabia, die Mutter von Haritha, radiallahu anhu, der am Tag von Badr starb. Sie ging weinend zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, und sagte, Ya Rasulallah, O Gesandte Allahs, erzähl mir über Haritha, erzähl mir, was mit Haritha geschah. Wo ist er? Ist er im Paradiesgarten? So bin ich glücklich über seinen Aufenthaltsort und bleibe geduldig. Ist er aber in der Hölle, so werde ich weinen, Ya Rasulallah. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, O Mutter von Haritha, es gibt im Paradies nicht nur einen Garten, nein, es sind viele Gärten. Und dein Sohn ist in al-Fardaus al-A'la, im höchsten Garten, in der höchsten Stufe des Paradieses. Mutter, und an alle anderen Mütter, deren Kinder sich auf dem Weg der Wahrheit befinden, auf dem Weg, der zurück zur Ehre des Islams und der Muslime führt. An euch und an unsere geehrten Väter, geehrte Eltern, wenn ihr denkt, dass unser Weg falsch ist, dass wir Schande über euch gebracht haben, dass wir euch zutiefst verletzt haben, dass wir die Familie zerstört haben,